Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Pause und steigen mal in die Diskussion ein. Ich werde ein bisschen die Moderation versuchen zu übernehmen und Redeliste, um Nadja zu entlasten, ein bisschen gucken, wer sich so meldet und so. Also nicht irritieren lassen, dass ihr jetzt da vorne so rumsitzt. Ja, möchtest du kurz noch was zu dem Rössle erzählen? Ja, ne, erzählen ist jetzt ein bisschen übertrieben, auch reden ist übertrieben. Halt mit einer Frage, mit einer Frage dran. Also in Stuttgart gibt es eine Regionalgarantie-Initiative, die heißt Rössle. Und die ist also im Vordergrund bei der Öffentlichkeitsarbeit steht ja einerseits der regionale Bezug, dass man ein Rössle für 1 Euro tauschen kann, die man dann in Geschäfte in der Region Stuttgart einzahlen kann. Und irgendwie ein Teil von dem Geld geht dann auch an soziale Projekte. Aber es hat halt auch so eine Schwundgeld-Komponente dran, wo halt das halt das Geld... Was für eine Schwundgeld? Schwundgeld. Dass das Geld 2% am Wert verliert, wenn nach einem bestimmten Datum. Und die Idee ist da quasi dabei, dass dieses Rössle immer möglichst schnell weitergegeben wird, damit man halt wieder diese 2% nicht. Und da ist natürlich die Idee dahinter, dass kein Kapital angehäuft werden kann. Und auf einer, also wie gesagt, so den ideologischen Hintergrund findet man auf der Homepage oder so eigentlich gar nichts dazu, sondern mehr so ein soziales Projekt. Und nur dann auf einer ihrer Broschüren gibt es dann so ein paar weiterführende Links, wo dann so auch ein Artikel über Freigeld verwiesen wird, was ja so mit Gesell eigentlich mehr zu tun hat. Und da ist die Frage, wo greift das ineinander über, Proton und Gesell? Ist das die gleiche Idee oder sind eigentlich unterschiedliche Ideen mit diesem Grundgeld, das halt Geld am Wert verliert? Deswegen muss ich gleich anfangen? Das hatte ich eigentlich vergessen. Ich wollte eigentlich auch den Gesell nochmal ansprechen. Ich habe da einen kleinen Exkurs ja auch gemacht in diesem Büchlein da zu dem Gesell. Ich denke, die Idee ist eine ganz ähnliche. Der Silvio Gesell hatte, die These war auch, das Problem des Geldes ist, dass man es aufhäufen kann. Und so wie du das eben auch geschildert hast, war das bei dem Gesell auch so, dass nur Geld als Kapital gedacht wird. Ne? Dass man kein Kapital aufhäufen kann, hast du gerade gesagt, und das meint in dem Zusammenhang immer, dass man kein Geld aufhäufen kann. Also Produktionsmittel oder sowas sind anscheinend irgendwie was anderes, aber nicht Kapital. Die Idee bei dem Gesell war dann eben nicht, das über Arbeitszettel zu machen, sondern eben Schwundgeld einzuführen, also auch staatliche, also Geld als Papierzettel mit einem staatlichen Zwangskurs, der aber einen zeitlichen Index hatte, so wie du gerade geschildert hast, mit 2%, das ist egal, ob das dann 5% sind oder was auch immer, auf diesen Zetteln, auf diesem Geld steht dann eben, wie, das wäre so, wie wenn auf dem Euroschein stehen würde, bis zum 1. August ist es noch 10 Euro wert, danach sind es nur noch 9 oder nur noch 10 Euro, 9,80 Euro. Ja, das soll eben dazu, also die Idee ist, das Geld den Waren gleich zu machen. Kartoffeln, sagt Silvio Gesell, die verrotten auch, wenn man sie nicht isst. Ja, Waren verderben, also muss das Geld auch künstlich mit einem Index versehen werden, dass es verdirbt. Und das soll eben dazu führen, dass man nicht Geld anhäuft. Vom Prinzip ist es ganz ähnlich wie der Proudhon, der Silvio Gesell gilt ja so ein bisschen als der Marx der Anarchisten, wird das immer gerne genannt, ja, dieses Buch auch da von dem Gesell, der gilt so als der Ökonom für die Anarchisten, oder für eine bestimmte Fraktion unter den Anarchisten, würde ich mal sagen. Aber die Idee ist eine ganz ähnliche wie bei dem Proudhon, mit denselben Konsequenzen. Ja. Ulkigerweise berufen sich die Anarchisten drauf, ist natürlich unglaublich staatsfixiert immer so eine Vorstellung, weil welche Instanz außer dem Staat soll das gewährleisten können, ja, dass dieses Schwundgeld, dass das auch garantiert wird, dieser Schwund und. Ja. Das ist unglaublich staatsfixiert eigentlich, auch es muss sich sozusagen, es muss sich natürlich national abgrenzen, ja, weil wenn dieses Geld in internationale Konkurrenz geraten würde, hätte man natürlich sofort das Problem von der Doppelwährung und so weiter und so weiter. Solche Modelle sind immer staatsfixiert, meines Erachtens, und die müssen immer, haben immer so ein Autarkie-Moment, ja, weil die immer eigentlich sich abgrenzen müssen zu anderen Formen. Ja. So. Ja, und sie suchen komplette Lösung in der Zirkulation. So, und sie suchen das war ja meine, ja, das war ja das, was ich eigentlich am Ende jetzt auch nochmal sagen wollte. Bei dem Marx geht es ja darum, die Produktion zu verändern und die Produktion zu befreien, was nicht heißt, dass Arbeit aufgehoben wird, sondern die Form der Lohnarbeit aufgehoben wird und Produktion emanzipieren. Ja? Dass die Menschen die Welt anschauen können als eine von ihnen frei produzierte. Dass sie sich spiegeln können in dieser Welt und sagen, das haben wir frei, gesellschaftlich zusammen geschaffen und so weiter. Das spielt da gar keine Rolle, sondern es geht immer nur darum, wie werden diese Dinge verkauft? Wie ist das Mittel des Verkaufs? Das, finde ich, ist das große Problem. Aber es ist von der Idee her, ist das ganz nah beieinander, Silvio Gesell und Proudhon. Auch was die Ausgrenzung bestimmter Personengruppen aus den Projekten angeht, weil Silvio Gesell hat das ja auch versucht umzusetzen. In diesem Oranienburg-Eden-Siedlung Ende der 20er, zu dieser Siedlung hatten Arier natürlich, Nicht-Arier keinen Zutritt. Ja. Gesell-Anhänger sind natürlich immer die, die sagen, ja, Silvio Gesell war auch mit Juden befreundet und so, der war doch kein Antisemit und sowas, aber also zumindest Nicht-Arier hatten keinen Zutritt zu diesem Projekt. Und so, also der hat auch Ende der 20er Jahre. Ja, ja, und das hat auch so eine, der hat auch so eine Rassellehre entworfen, die Akraten hießen die. Das waren eine bestimmte Sorte Mensch, die Akraten, die halt irgendwie eine besondere Sorte Mensch anscheinend vor dem anderen. Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt konnotiert war, aber. Ja, das sieht man, wohin man so kommt mit so einer Gleichheit. Ja, eine bestimmte Form, nur für bestimmte Menschen. Ja. Was ich jetzt nicht damit machen will, ist irgendwie all solche Versuche irgendwie zu desavouieren. Ich weiß, dass in Argentinien nach dem Zusammenbruch, der über den Weltwährungsfonds und über diese Anbindung an den Dollar da, nachdem diese Ökonomie damals zusammengebrochen war in Argentinien, gab es ganz, ganz viele so kleine lokale Versuche, irgendwie die Zirkulation aufrechtzuerhalten über solche Ersatzwährungen. Ja. Das ist irgendwie eine Form des Überlebens für die Leute gewesen. Ja, man hat ja noch nicht so frei produziert, dass man sagt, wir brauchen gar kein Geld mehr. Wir machen das unter uns. Offensichtlich war es noch notwendig, dass man irgendwie Äquivalente tauscht, aber an die Dollars ist man nicht rangekommen. Ja, Arbeitslosigkeit extrem hoch und. Und man hat dann über solche Wege versucht, überhaupt irgendwie sich untereinander zu helfen, solange man noch diese Erfahrung des Geldes gebraucht. Das würde ich niemals jetzt kritisieren und womöglich gleich in irgendeine politisch blöde Ecke oder irgendwas stellen. Ja. Ich würde nur auf die Begrenztheit davon, also in Argentinien war das sozusagen aus der Not heraus entstanden. Ja. Das ist aber nichts, was ich als gesamtgesellschaftlichen Befreiungsversuch ansehen kann. Kann meines Erachtens nur schiefgehen. Und wenn man sich es eben historisch anguckt, ist das auch, für mich ist das politisch alles andere als sympathisch. Da gibt es dann auch noch eine bestimmte Fraktion Feministinnen, die das dann auch noch toll finden, weil das ein Bund der Mütter sein soll, was eigentlich der Staat ist. Das macht es für mich kein Deut besser. Ja? Also es hat dann halt irgendwie noch so ein Frauendings da drin und dann ist eben, aber es ist, mich interessiert ja, was für Funktionen sind das, ja, die da, was für Institutionen werden da erfunden. Und das ist eine autoritäre staatliche Variante. Die kann dann auch vom Bund der Mütter geleitet werden. Das macht es mir nicht sympathischer. BDM halt. Vom gesellschaftlichen Hintergrund würde ich sagen, ist das Rössler eher so im Attac-Umfeld. Ja, bei Attac ist das beliebt, weil Attac ja auch irgendwie sich den Zins zum Feind auserkoren hat und ihn jetzt deshalb besteuern will. Kann man auch machen, man kann Kapital sowieso besteuern, finde ich auch gut, die zahlen eh viel zu wenig Steuern, aber Attac hat so einen Moment von Zinsfixiertheit auch, oder viele in Attac, was ich auch nicht ganz unproblematisch finde. Können wir noch einen Moment bei Proudhon verbleiben, ja. Was mir dort überhaupt nicht klar ist, wie Also wenn man mal so einen Utopismus mitspinnen würde, was passiert mit dem Mehrprodukt? Also, oder wie kann da in so einer Gesellschaft überhaupt akkumuliert werden? Das ist, glaube ich, nicht vorgesehen. Also allenfalls individuell. Du hebst halt dann das auf, was du nicht verkaufen willst. Das heißt, also dann ist auch qua Utopie, große Industrie, Produktivitätssteigerung, das ist die Frage, Reduktion von Arbeit eher unerwünscht. Ich glaube nicht unerwünscht, sondern nicht im Horizont. Ja, weil, also das hängt wieder an diesen einfachen Produktionsvorstellungen. Wenn du immer nur die Vorstellung von Produktion hast, dass du immer nur an Individuen denkst, ja, ein Individuum hat eben nicht sowas wie Daimler Chrysler. Ja, da schaffen eben 3000 Menschen, damit man so ein paar Autos bauen kann. Oder der, ich weiß nicht, wie viele da noch arbeiten, aber ja, das kann man eben nicht alleine. Und ich habe den Eindruck, die Vorstellungswelt ist so fixiert ans Individuum, dass das da nicht im Horizont ist. Habe ich bei dem Proudhon auch nichts gefunden, wie das gedacht ist. Auf der anderen Seite hat man bei dem Proudhon ganz ähnlich wie bei Ökonomielehrbüchern, da hat man eben so komische Sprünge, ne? Der diskutiert Wert und so, und da tauchen nur Individuen auf. Ein Stück weit dahinter gibt es Lohnarbeiter und sowas, gibt es da ganz normal auch. Wo man dann den Eindruck hat, also gibt es doch offensichtlich größere Produktionsstrukturen, wo es auch sowas wie Lohnarbeit gibt. Dass das ein Widerspruch ist zu den Grundideen des Modells, wird da nicht diskutiert. Das ist aber ja das, was den Marx interessiert. Das muss man ja zusammenkriegen. Ne? Man muss zusammenkriegen, dass die bürgerliche Theorie behauptet, Arbeit entsteht, Eigentum entsteht durch Arbeit, und dass sie gleichzeitig sowas wie große Industrie, ein Heer von Lohnarbeitern hat und auf der einen Seite Menschen, die Produktionsmitteleigentum haben oder inzwischen Aktiengesellschaften oder sowas, und andere, die nur ihre Arbeitskraft haben. Der Marx versucht, das irgendwie zusammenzubringen. Die Ökonomie interessiert es nicht. Ja? Wenn ein Ökonomielehrbuch aufschlagt, ist das ähnlich wie bei so einem Proudhon. Das bringt ja dann diese utopischen Sozialisten auch meilenweit weg von den Leninisten oder von diesem ganzen staatsfixierten Sozialismus, der ja durchaus Akkumulationsmodelle kennt, ja, aber mangels Kapitaleignern, das eben dann dem Staat überträgt. Aber zumindest gesellschaftlich denkt und versucht sie denken es staatlich, meinen es aber gesellschaftlich, ja, oder wie man es auch ausdrücken will. Das ist nicht so individualistisch gedacht. Mit den ganzen repressiven Vorstellungen, die da dann dazugehören. Ja? Weil man dann plötzlich eigentlich ja auch eine Freiheit individuell denken kann, dann hat man aber als Leninist oder als Stalinist das Problem, gut, das passt aber jetzt nicht mit diesen Plänen, die das ZK beschlossen hat, der Industrialisierung der Landwirtschaft. Ja? Also müssen wir die individuelle Freiheit einschränken und müssen das so durchziehen. Wobei die Beteiligung, die individuelle Beteiligung am gesellschaftlichen Reichtum hier wie dort über diese Zettelwirtschaft erfolgt. Also deine Teilhabe an der Arbeit befähigt dich auch zur oder erlaubt dir die Konsumtion der Arbeit. Also mir ist jetzt doch dieses 1789 etwas zu schlecht weggekommen. Und zwar gar nicht die Absicht. Ja, und ich glaube, es liegt daran, dass man das Egalité und die Fraternité nicht hinreichend unterscheidet und gewichtet. Also ich glaube, dass die Fraternité durchaus die Profitorientierung im Kapitalismus und sowas wie Ausbeutung eigentlich ausschließt. Also Fraternité und Ausbeutung geht für mich nicht zusammen. Ja, bei Fraternité ist ja auch ganz schnell ersetzt worden durch Privateigentum. Also Egalité, Fraternité ist ja nicht die Gleichheit, Egalité, Liberté, und dann die, aus der Fraternité, die ist ja relativ schnell verschwunden. Degeneriert, ja. Ja, und dann ist das Privateigentum. Also Freiheit, Liberté, Egalité, Gleichheit und Fraternité, die Brüderlichkeit, waren ja mal so die drei Parolen der Französischen Revolution, und in der Tat mit Brüderlichkeit geht manches nicht zusammen, aber das mit der Brüderlichkeit ist relativ schnell, also jetzt in der Geschichte irgendwie hinten runtergefallen, ist ersetzt worden durch Privateigentum. Ja, also die Geschichte der Französischen Revolution ist ja auch eine der Durchsetzung bürgerlichen Eigentums. Dass das trotzdem widersprüchlich ist, das würde der Marx auch so sehen. Ich wollte das jetzt auch gar nicht, dass das so schlecht ist. Ich glaube, das war schon in so einer humanitären Tradition durchaus nicht. Also im Jüdischen ist zum Beispiel die Nächstenliebe was anderes als bei uns. Das ist nicht Almosen, sondern ist eigentlich, dass man darauf achtet, also dass jemand anderes mit übervorteilt wird. Ja. Oder sowas. Also, gibt es ja auch so Diskussionen, ob inwieweit der Marx über die jüdische Religion beeinflusst ist und diese, also solche Begriffe mit anderem Inhalt füllt. Ja. Also worum es mir ging, war darzustellen, dass der Marx ist natürlich ein Anhänger der Französischen Revolution erstmal und sagt, das war ein Fortschritt im Vergleich zu dem vorher. Freiheit und Gleichheit für alle Menschen zu fordern, ist ein Fortschritt in der Emanzipation. Aber es ist beschränkt, das diskutiert er ja in diesem Text zur Judenfrage, auf seine Beschränktheit hin und sagt, das ist die Freiheit des Bourgeois. Und allenfalls eine Utopie, die daraus kommt, wird die, dass alle zum Bourgeois werden. Ja, also zum Bürger, nicht zum Staatsbürger, sondern zum Bürger als Kapitaleigner sozusagen. Das ist die bürgerliche Utopie, die daraus entstehen kann. Ja, dass alle Eigentümer wären. Er will aber diese Form des Eigentums kritisieren. Das ist sein Punkt. Und er sagt, Freiheit und Gleichheit sind verwirklicht hier in der bürgerlichen Gesellschaft. Ja? Es sind nur zwei Drittel von den 1789. Ja, okay. Also mit der Brüderlichkeit und der Schwesterlichkeit, das nicht. Ja. Oder aber es ist nur in der bürgerlichen Form verwirklicht. Ja? Was halt Brüderlichkeit ausmacht. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie nur der Kritiker der Französischen Revolution oder sowas sein, aber meines Erachtens wäre eine Kritik der bürgerlichen Gesellschaft nicht so zu leisten, dass man Ideal gegen Wirklichkeit diskutiert. So Kritik gibt es ja auch bei dem Grundgesetz, ne? Wenn man so Abendrotschule nimmt oder was die sagen, dann ein Grundgesetz der Bundesrepublik, da steht doch eigentlich schon in Paragraph 14 und so. Ja? Und, aber Ideal gegen Wirklichkeit zu diskutieren, ist für mich immer noch eine reduzierte Form der Kritik. Das macht oft Sinn, politisch im Alltagskampf und so. Ja? Zum Beispiel im Fall Klar jetzt, aber das ist nicht die Kritik, mit der man rauskommt aus bürgerlichen Verhältnissen. Und ob das jetzt eine Variante wäre zu sagen, wir müssen die Brüderlichkeit der Französischen Revolution, das, was da mal gemeint war, das muss jetzt verwirklicht werden. Ja, Marx macht sich da auch an einer Stelle ziemlich bisschen lustig über die Kategorien die Schlagworte dieser Französischen Revolution, aber im Doppelsinn lustig, also so wie Nadja vorhin gemeint hat, dass ihm darum geht, nicht zurückzufallen, sondern dass es zu zeigen, dass es die bürgerliche Gesellschaft da ja schon einiges verwirklicht hat. Und genau an dieser Stelle, wo er sich darüber so ein bisschen ironisch oder so lustig macht, tauchen diese Schlagworte auf. Zitat, die Sphäre der Zirkulation oder des Warenaustausches, innerhalb deren Schranken Kauf und Verkauf der Arbeitskraft sich bewegt, war in der Tat ein wahres Eden der angeborenen Menschenrechte. Was allein hier herrscht, ist Freiheit, Gleichheit, Eigentum und Bentham. Bentham war ein Utilitarist, Marx tituliert ihn auch zum Teil als einer der größten Dummschwätzer der bürgerlichen Ideologie und Ökonomie, wird aber auch ironischerweise heute immer wieder gerne zitiert, Bentham, bei Singer beispielsweise oder bei solchen Leuten. Bentham ist in der bürgerlichen, auch in der Philosophie oft noch hoch im Kurs weshalb taucht jetzt eher an der Stelle anstatt Brüderlichkeit Bentham auf, ist genau diese Stelle, dass die bürgerliche Gesellschaft auch in der Sphäre der Zirkulation mittels Geld eine Geldfreiheit, eine Geldgleichheit, Eigentumsverhältnisse und so weiter produziert hat und realisiert hat, aber alles im Modus des Utilitarismus, also dieses des je vereinzelten Individuums, das im Konkurrenzkampf zu einem anderen Individuum seinen größtmöglichen Nutzen maximiert. Also der Utilitarismus ist ja die Ideologie des, so wie Fremde, des Nutzenmaximierungs. ja. Und andererseits, das wäre jetzt die andere Seite der Dialektik, wird diese Brüderlichkeit meistens auch falsch verstanden. Das ist die andere Seite, die Kehrseite der Medaille. Ja, gut, Solidarität. An solchen Ideologien wie Bentham, des je vereinzelten Einzelnen, macht sich zum Teil auch genau das Gegenteilige als Utopie fest, nämlich die dumpfe Ursuppe der Gemeinschaftlichkeit, dieses zurück in irgendwelche Stammesvorstellungen, in Klein-Klein-Gruppen, wo angeblich alle gleich sind, und also in die Gleichmacherei der Ursuppe sozusagen, in den Urschleim zurück. Das wäre genau deswegen ist es so ironisch mit diesem Bentham, dass der da steht, weil die beiden ideologischen Vorstellungen sich genau an so einer Stelle kristallisieren. Die Aufhebung wäre nicht die Brüderlichkeit im Sinne der Ursuppe. Genau. Und genauso wenig hat die bürgerliche Gesellschaft das gesellschaftliche Individuum als, jetzt bei Marx wäre das beide Seiten überwunden und aufgehoben im gesellschaftlichen Individuum, also das Individuum, das nicht von seiner Gesellschaftlichkeit abstrahiert ist, wie der je vereinzelte Einzelne als gedachter Robinson oder als der Einzige und sein Eigentum im Max Stirner oder sowas, noch auf der anderen Seite in diesen irrsinnigen Vorstellungen des Urkommunismus oder dieser Ursuppe, sondern es geht da um eine Aufhebung. Und du verweist natürlich auf was, berechtigterweise, auf was, was diese bürgerliche Gesellschaft, deshalb, ich hatte ja geendet mit so einem Zitat, wo der Marx sagt, wenn nicht die Minen schon in der bürgerlichen Gesellschaft gelegt werden, werden alle Sprengversuche Don Quixote. Er diskutiert bürgerliche Ideale und Vorstellungen schon auch so, dass sie immer was Überschießendes haben. Insofern hast du ein Stück weit recht. Immer in bürgerlichen Revolutionen gab es auch Fraktionen, immer die ersten, die niederkartätscht werden, das ist klar, die über Bürgerliches hinausgehen. Bei der Französischen Revolution Jacques Roux, auch der Babeuf, ja, also die linksradikalen Fraktionen, die ersten waren, die erstmal dran glauben mussten, ja, sind auch die, auf die der Marx spezielt. In der englischen Revolution hat man das auch, ja, wenn ihr die Geschichte der englischen Revolution kennt, die Leveler-Bewegung, eine liberale Bewegung eigentlich, aber auch da gab es radikale Fraktionen, was ihr über was für den Diggern schon mal gehört habt, Digger-Bewegung 1649, gibt es ein schönes Lied von Billy Bragg drüber, die radikal mit Privateigentum gebrochen haben und gemeinschaftlich, da geht es um gemeinschaftliches Wirtschaften und so, eine der wenigen Bewegungen schon im 17. Jahrhundert, die Gleichheit von Mann und Frau postuliert haben und so weiter, ist niederkapetscht worden. Ja? Aber es ist sozusagen, hatte schon was, was über bürgerliche Verhältnisse hinausgeht, tendenziell. Kann man jetzt noch nicht als irgendwie Kommunisten bezeichnen, aber das hat man immer wieder in so bürgerlichen Revolutionen, dass das kippen kann. Dass welche das ernst nehmen mit den Idealen. Ja. Ja. Ja, aber der Punkt, für mich wird es da sozusagen reformistisch oder naiv, wo es nur darum geht, bürgerliche Ideale zu verwirklichen. Drüber hinausgehen heißt auch, sich darüber im Klaren werden, dass bürgerliche Freiheit eine beschränkte Form von Freiheit. Dass die bürgerliche Gleichheit darin besteht, dass jeder das Recht hat, unter der Brücke zu schlafen. Ja? Abgesehen davon, dass man natürlich über Freiheit und Gleichheit nochmal anders diskutieren muss, weil man müsste ja darüber diskutieren, ob es nicht um Ungleichheit geht. in einer emanzipierten Gesellschaft. Finde ich den spannenden Gedanken. Ja? Also, wir sind ja alle ungleich erstmal und nicht gleich. Ja? Nur, dass diese Ungleichheit weder zur Voraussetzung noch zur Konsequenz irgendwelche Herrschaftsgestalten haben dürfte. Aber frei wären wir ja erst, wenn wir uns in unserer Ungleichheit anerkennen könnten. Und nicht in der Gleichmacherei. Und nicht in der Gleichmacherei. Ja, also das wäre ja für mich irgendwie in der, auch der kompliziertere Gedanke. Es ist natürlich immer einfach, sich vorzustellen, Kommunismus, Gleichmacherei. Man muss dann nur auf der Seite des Bestimmers sein. Ja. Macht einem auf Leben. Der Seite der Gleichen halt. Auf der Seite derer, die sagen, was die Gleichheit ausmacht. Gleich. Ja, aber wenn man das, da hat man Freiheit aufgegeben. Das ist das Problem. Ja. Wenn man das irgendwie mit der Freiheit ernst nehmen würde, kriegt man das Problem mit der Ungleichheit. Und das, dann wird es spannend. Und wenn es dann auch darum geht, die gesellschaftlichen Verhältnisse in dieser Freiheit und Ungleichheit dann auch noch zu produzieren, dann kann man sich vorstellen, was für eine Aufgabe das ist auch. Also gesellschaftlich, was muss da alles abgesprochen werden? Was für Diskussionen müssen da geführt werden? Ja? Also, aber gut, warum soll das nicht lösbar sein wiederum auch? Ja? Aber das denke ich, da, also in so eine Richtung müsste man da eher so ein bisschen überlegen, dass man mit diesem Problem, ihr wisst ja alle, dass ihr nicht unbedingt eure Bedürfnisse von euren Nachbarn diktiert bekommen wollt, weil der halt andere hat vielleicht. Wenn es konkret wird, zumindest abstrakt, brauchen wir jeder was zu essen. Aber wenn jetzt er mir bestimmen wollt, was ich zu essen habe, wird es schon komplizierter werden. Also ja, mit diesem Problem hat man sich dann auseinanderzuschlagen. Und ich, also inzwischen, für mich ist das auch immer so ein bisschen so ein Maßstab, wie gehen die Leute eigentlich mit dem, mit diesem Freiheitsproblem. Also ganz viel geredet worden ist in sozialistischen Bewegungen auch über Gleichheit mit solchen Varianten wie Kambodscha und sonst wie China und Gleichheitsterror mit Robespierre angefangen. Ja. Wie ist das mit der Freiheit im Sozialismus? Ja. Das ist die, also das ist auch die Frage, wo sich entscheidet. Ja. Kann man das jetzt noch für sich selbst auch für sinnvoll halten? Geht es noch in emanzipatorische Richtung oder nicht? Diese großen Substantive wie Freiheit, Glück und so weiter sind auch schon von Aristoteles, aber auch schon von Hegel dahingehend kritisiert worden, dass diese Substantivierungen die Freiheit oder das Glück völlige leere Abstraktionen sind, sondern man kann das immer nur adjektivisch diskutieren, nämlich frei in Bezug auf oder frei von irgendwas oder glücklich in Bezug zu oder unglücklich wegen. Also nur in dieser prozessualen letztendlich Form und nicht als fixiertes Substantiv, das irgendwie so ein Container ist, wo man irgendwie alles reinwerfen kann und sagt, Glück ist und dann irgendeinen Katalog aufstellt oder sowas oder Freiheit ist, sondern nur in dieser Bewegungsform frei von, frei zu lässt sich das überhaupt diskutieren, weil sonst wird es sonst schrammt man eigentlich an den wirklichen Praxen total vorbei und bleibt lediglich in der Möglichkeitsform hängen und dann ist alles möglich letztendlich. Und deswegen muss man das immer so in so einem, ja, deswegen macht es relativ wenig Sinn, diese großen Substantive da zu benutzen. Letztendlich. Die können sinnvoll sein als zunächst mal Problemaufrisse. Aber in der Verwirklichung lässt sich das aber nur adjektivisch lösen. Also nur immer nur Bezüge zu irgendwas. Eine Frage zu deinem Vortrag. Du hast vermisst in der Marx-Reflexion der Auseinandersetzung über die Gesellschaftlichkeit der Menschen. Also wenn es eine Auseinandersetzung gibt, dann nur in Bezug darauf, dass die Gesellschaftlichkeit nur in fetischisierter Form vorkommt, als Verhältnisse zwischen den Sachen, nicht zwischen den Personen. Was dann gemeint, die gäbe es ja aber, zum Beispiel die Arbeiterklasse an sich verhält sich gesellschaftlich. Das, kannst du das nochmal genauer erklären, wie das ist? Also ich wollte jetzt gar nicht von der Arbeiterklasse an sich reden. Was ich sagen wollte, ist, dass mir auffällt in der Debatte, also auch in diesen ganzen wohlmeinenden Marx-Interpretationen, dass sie den gesellschaftlichen Kontakt der Individuen nur auf bestimmten Ebenen diskutieren. Ne? Also nur auf der Zirkulation, wo man seine Ware verkauft und. Und dass ich meine, dass der Marx, und ich glaube, dass er das zu Recht macht, auch die Produktion als einen sozialen Ort diskutiert, in dem auch gesellschaftliche Erfahrungen gemacht werden. Ja? Und nicht nur, natürlich werden auch in der Zirkulation Erfahrungen gemacht, ja? Oder auf der Staatsebene und überall, wo man eben agiert. Aber auch die Produktionsverhältnisse sind Verhältnisse, in denen gesellschaftliche Erfahrungen gemacht wird. Da treten auch die Leute zueinander in Kontakt. Unter dem Diktat des Kapitals erstmal, aber es gibt dort gesellschaftlichen Kontakt und es gibt dort vor allem soziale Erfahrung, die die Leute machen. Ob sie jetzt die Erfahrung machen, dass sie eine Klasse sind oder sowas, ist damit gar nicht gesagt. Ne? Aber man macht dort irgendeine Art Erfahrung. Und da diese Sphäre anders organisiert ist als die Zirkulation, könnte man ganz abstrakt erstmal schließen, dass man auch ein Stück weit andere Erfahrungen vielleicht dort machen kann, als in der Zirkulation. Mehr will ich erstmal da gar nicht sagen. Ich will nur die Sphäre der Produktion zurückholen in der Diskussion, wenn man über Gesellschaft redet. Ja? Und nicht irgendwie so tun, als wenn man sich jetzt dubil und sowas, Zivilgesellschaftsdebatte. Ja? Wenn die Habermas. Für den Habermas ist die Arbeitswelt etwas, über was man nicht reden muss. Da findet sozial nichts statt. Das ist was Technisches. Das ist die Trennung zwischen, wie hat er das früher getrennt? Interaktion. Arbeit und Interaktion. Die Interaktion findet nicht dort statt, wo gearbeitet wird, sondern die findet, also und das ganze Soziale, Politische findet auf anderen Ebenen statt. Ja? Diese Sphäre ist, würde ich jetzt gar nicht mal sagen, tabu, sondern die interessiert mich, diese Arbeitssphäre. Das ist aber erstens mal die Sphäre, in der man sozusagen fast die meiste wache Zeit seines Lebens verbringt. Ja? Und der Zwang. Darüber danach nachdenken würde, dass auch in dieser Sphäre die Leute in Kontakt zueinander treten, in verrückter Form. In verkehrter Form, klar. Völlig. Ja, klar. Eben auch fetischisiert. Genau, auch fetischisiert. Also zum Teil. Ne? Ich glaube, das musst du unbedingt dazu sagen. Ja. Sonst mache ich so einen Arbeitermythos auf. Genau, ne? Nicht in so eine Richtung zu rutschen. Das wollte ich gar nicht. Natürlich sehen die ihre Kollegen auch als Konkurrenten. Ja. Müssen sie auch. Sind sie auch rational. Aber das wäre so ein Punkt, wo ich vielleicht dann doch in so eine Ecke dann auch zurecht gerade. Man kann da auch andere Erfahrungen machen. Nicht zirkulationistische Erfahrungen. Sowas von von kollektiver Praxis. Ja? Von nicht individueller Praxis. Und spielst du jetzt so ein bisschen dann auf so Sabotageakte an quasi? Ist jetzt gar nicht mal der Punkt. Das ist generell einfach nur, das ist ein Ort, an dem man nur im Kollektiv mit anderen irgendwas erreicht. Ja, und wenn es nur das ist, dass man Mercedes baut. Ja, das kann man nicht allein. Diese Momente betont ja Marx beispielsweise auch, wenn er über die Kooperation der Arbeit spricht. Natürlich für den Marx ist das immer. Und das auch als positive Erfahrung darstellen. Das muss keine positive. Ja, er tut es halt. Ja, ich würde es auch zum Teil tun. Ja, weil das. Du würdest das eben weiterführen. Man kann auch positive Erfahrungen darin machen, dass man beispielsweise für seine Interessen kämpft. Zum Beispiel. Ja, da kommt natürlich dazu, dass man. Aber das tut man doch, wenn ich dir ins Wort fallen darf, in fetischisierter Form. Ja, zum großen Teil macht man das oft. Dass man das, weil diese Verhältnisse nun mal so verkehrt sind, dass auch die Vorstellung, die man davon hat, weil man dort eben auch kein anderes Individuum ist als in der Zirkulation. Nein. Ja. Von daher verstehe ich nicht so richtig, also natürlich muss man das, was dort passiert, genauso kritisch betrachten, wie das, was in der Zirkulation passiert, aber diese fetischisierte Form, in der die Menschen dort aufeinandertreffen, weil das keine andere ist als die Art und Weise, wie die Menschen in der Zirkulation vegetieren, können doch die Erfahrungen, die dort gemacht werden, natürlich sind das andere und natürlich muss man die auch anders betrachten, aber jetzt aus der da drin was Positiveres zu sehen als in der Zirkulation, damit tue ich mich schwer. In der Zirkulation bist du Individuum. Wenn da irgendetwas was Gesellschaftliches hergestellt wird, ein gemeinsamer Zusammenhang, wird er zwangsweise über den Staat hergestellt oder über das Geld als den verkehrten gesellschaftlichen Zusammenhang. In der Produktion, ich lehne mich aber weit aus dem Fenster. Ja. In der Produktion ist das eine Form von gemeinschaftlicher Praxis, die man hat. Ja, aber eben gemeinschaftlicher Praxis und keine gesellschaftliche. Da macht sich der Unterschied nämlich ziemlich deutlich fest, zu der Diskussion vorhin. Ja. Das eine nennt der Ideologie des vereinzelten Robinsons in der Zirkulationssphäre und der Gemeinschaftssuppe in der Kooperationssphäre sozusagen. Und die Aufhebung wäre letztendlich schon das, was die bürgerliche Gesellschaft vorzeichnet, nämlich eine Gesellschaft zu sein. Das ist eine Aufhebung zwischen den zwei fetischistischen Formen der dumpfen Gemeinschaft und des vereinzelten Einzelnen. Und diese Aufhebung findet natürlich in der in der Sphäre der Kooperation natürlich auch nicht statt. Erstmal nicht, klar. Erstmal arbeiten sie zusammen und produzieren kapitalistisch Waren. Ein ständiges Hin- und Her-Switchen, Switchen zwischen vereinzelter Einzelner oder Gemeinschaft, also dumpfes Gemeinschaft, ja, also Masse. Es gibt auch Kooperationen, die komplett über den Staat vermittelt ist, beispielsweise, indem man gemeinsam in den Krieg zieht. Dem möchte ich jetzt auch nichts Positives andichten oder die Erfahrung, die dort manche Leute besingen. Und die bürgerliche Gesellschaft hat eine verkehrte Gesellschaftlichkeit, produziert eine verkehrte Gesellschaftlichkeit, das wäre der Weltmarkt. Der Weltmarkt ist Gesellschaft, aber eine verkehrte Gesellschaftlichkeit. Und der Weltmarkt findet natürlich nicht in der Kooperation statt. Nein. In dieser Aufhebung. Aber wenn ich nur kurz. Ich würde mich aber auch erstmal dagegen wehren, das gleich nur als dumpfe Suppe abzutun, wenn die Leute irgendwie danach zusammenarbeiten. Also, warum soll das gleich dumpf sein? Das ist es oft in Deutschland noch dumpfer als sonst wo, aber das sehe ich erstmal nicht. Das kann dumpf werden oder sowas, das kann aber auch, deshalb ganz vorsichtig, zumindest nur die Möglichkeit von einer Erfahrung der Kooperation, meine ich, kann man auf der Ebene machen. Ja, das ist dann aber eher. So er wollte es nochmal her. Dem letzten würde ich jetzt nochmal schon widersprechen wollen, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, weil dieser Arbeiter oder diese Produktionsbedingungen, die du da beschreibst, das ist schon die Fabrik. Da würde ich schon die These aufstellen, dass Fabrikarbeit und auch ihre heute sehr ausdifferenzierten und abgewandelten Formen schon eine enorme Dumpfheit hat. Und zwar eine ganz arg repressive Dumpfheit hat. Aber auf der anderen Seite hatte ich das, als du das anfangs gesagt hast, schon eher gedacht oder so verstanden, dass du diese Produktionssphäre auch in die Diskussion von gesellschaftlicher Begegnung zurückholen kannst. Und das finde ich dann auch unter revolutionstheoretischen Gesichtspunkten nicht uninteressant, weil ich denke, der Ansatzpunkt für Aktionen des Proletariats ist in der Produktionssphäre eher gegeben, denn in der Zirkulationssphäre. Da ist man dann ganz schnell bei Tobin-Steuer oder sowas, wenn man da drauf zugreifen will. Von daher, also den Grundgedanken finde ich schon, aber so. Also dass man da jetzt gleich was Positives rein, diese Kooperatismus-Erfahrung, also gerade jetzt in Bezug auf die Fabrik, den würde ich schon auch für arg problematisch halten. Ich halte aber auch die Freiheitsvorstellung der Zirkulation für ähnlich problematisch. Also die sind ja also dumpfer wie das, was wir im Moment irgendwie als was weiß ich, Öffentlichkeit oder sowas erleben, oder als das, was der Staat einem suggeriert, was einen hier frei macht und was nicht. Sehr viel dumpfer kannst du der Fabrik auch nicht zugeben. Also das ist ja wirklich ein, oder? Das ja, aber man, ich glaube, man muss ja auch ein bisschen von dieser Fabrik wegkommen, ja, weil man einfach, also diese Dunkelfabrikarbeit, die hier kaum noch stattfindet, schon noch klar, aber das sind da ja haben Roboter viel auch übernommen. Und ich finde schon, dass, also da muss ich zustimmen, dass dieses Arbeiten schon auch, also schon gesellschaftlich manchmal, dass man arbeitsteilig ein Problem löst. Ja, das ist doch das, was das neue Management irgendwie mit dieser beschissenen Teamvorstellung irgendwie da auf sich zu greifen das genau auf und drehen es in Richtung. Versuchen zu vermitteln. Ja. Ja, dass in Amerika auch diese ganzen Soft Skills zum Beispiel mehr gefördert werden und so. Das geht schon ein bisschen für mich in die Richtung. Mhm. Also ich würde so sagen, man kann es nicht ausschließen, dass es passiert, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Also ich finde einfach ein anderer Punkt ist wichtig. Wenn man denn vorhat, diese Gesellschaft grundlegend zu ändern und dabei nicht beim Staat stehen bleiben will, sondern tatsächlich auch die Produktionsweise ändern will, dann ist man ja auch darauf angewiesen, zu wissen, wie das geht mit dem Produzieren. Also schon deshalb muss man einen Blick auf die Produktion werfen und sich klar sein darüber, dass das eine Sphäre ist, die wesentlich verändert werden muss. Wenn die nicht verändert wird, wird diese Gesellschaft nicht verändert. Ja? Der freiere Staat und so. Ja? Ich glaube, das auf den Zahn fühlen kam daher, weil in deinen Worten ja, so ein bisschen zu Recht. Du hast ja dann auch recht gegeben. Also ohne Zweifel müssen die Produktionsverhältnisse verändert werden und nicht irgendwie die Zirkulation umgedreht werden. Und dabei nutzt es wenig, einfach zu sagen, alles das, was da passiert, ist dumpfe Urmasse. Das wäre erstmal nur mein Gegenargument, ja, sondern zu sagen, was in der Produktion passiert oder jetzt nicht irgendwie verengt auf den Fabrikarbeiter mit dem schweißnassen, muskulösen Arm, ne? Aber also was in der Produktion, das macht der Toni Negri gern so, ne? Ich meine jetzt erstmal gesellschaftliche Produktion, da tun wir auch den Dienstleistungsbereich und sowas dazu. Was da passiert, ist nicht nur unpolitisch, sondern da passieren politische Sachen, da finden soziale Auseinandersetzungen statt, nicht nur in Zeiten, wo es mal einen Tarifkampf gibt, sondern auch innerhalb von Arbeitsstrukturen und sowas. Nur das ist es erstmal, was ich überhaupt nochmal einbringen will. Und daran will ich festhalten, zumindest der Möglichkeit nach kann man da Erfahrungen von praktischer Kooperation machen, die man als Zirkulationsagent und Individuum so erstmal per se nicht macht, weil man dort nur Individuum ist. Also alle in ganz guten Zusammenhängen, ja, die dann irgendeinen Kaufboykott oder sowas. In aller Vorsicht. Das sind so, genau. Das sind solche Versuche. Ja, es gibt ja auch immer wieder Versuche, was Politisches zu organisieren auf der Ebene von, man geht zusammen auf die Straße, man macht einen Kaufboykott und solche Geschichten. Okay, da kann man auch. Ja, aber da kann man auch solche Erfahrungen machen und ob die dann positiv sind, das ist dann natürlich dahingestellt. Das muss die Historie nochmal entscheiden, das kann man manchmal gar nicht ad hoc, sondern ja, ich habe gerade vorhin erzählt, ich habe irgendwie das ganze letzte halbe Jahr Diskussionen gehabt, war der Streik der Krankenhausärzte ein, kann man dazu Klassenkampf sagen oder nicht? Ne? kann man sich lang drüber streiten. Das sind dann ganz konkrete Geschichten. Also was ich nur einfach, also diesen ganzen Bereich einfach auszusparen, das finde ich ein bisschen simpel. Und zu schnell irgendwie zu sagen, nur weil das Kapital die Bedingungen dort diskutiert, werden die Menschen, die arbeiten, zu vollständigen Objekten des Kapitals und agieren auch nur noch wie ein dumpfer Kapitalagent. Das würde ich kritisieren. Ich würde sagen, nee, da kann auch immer noch, die Menschen gehen nicht vollständig auf in dieser Funktion. Ja. Und aber sie sind hin und her geworfen zwischen zwei Polen. Ja, klar. Und das ist doch. Nein. Ne? Und es gibt keine Notwendigkeit, dass die Fabrikarbeiten in irgendeiner Weise zu einem Bewusstsein, Klassenbewusstsein oder irgendwas führt. Ne? Das will ich dann ohne Bedenken. Dann würde ich mich erstmal auch eher davor fürchten. Das ist ja. Das ist auch nicht unbedingt was wir haben möchten. Dass die Klasse klassenbewusst wird. Das haben wir ja noch nicht erlebt, dass das so war. Insofern weiß ich nicht. Wenn sie nicht klassenbewusst ist, macht sie auch schlimme Sachen. Das ist dann eine Frage, was versteht man darunter? Ne? Klar. Sonst gerne. Nochmal zu deinem Vortrag. Ganz ehrlich. Entschuldigung. Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur noch mal eine Frage zu diesen Lokalwährungen, die da aufgekommen ist. Und zwar, da ist ja dieser Schwund-Effekt drin, dass du nach 3 Monaten nur so 2% verlierst. Das hat ja wohl, wie wir schon erläutert haben, den einen Punkt, dass es eben nicht gehortet werden soll. Aber es wird ja immer betont, dass es auch die Umlaufgeschwindigkeit von dem Geld erhöhen soll. Ja. Und also da ist mir nur eingefallen, das ist ja eine Theorie, die ja schon im 17. Jahrhundert war, dass man das Geld so viel wie möglich zirkulieren muss. Mhm. Nur ist mir nicht ganz klar, wo die Funktion sein soll. Warum soll diese Regionalwährung so viel wie möglich zirkulieren? Damit es darum geht, dass produziert wird, um zu konsumieren und nicht produziert wird, um irgendwie abstrakten Reichtum zu akkumulieren. Weil der Sinn der Produktion in solchen Vorstellungen der ist, Produkte zu produzieren, die konsumiert werden können. Ist ja auch nicht ganz dumm. Also, ne? Der Sinn der Produktion soll nicht sein, einfach abstrakten Reichtum im Gestalt von Geld zu akkumulieren. Und dann einfach eben, die kapitalistische Gesellschaft ist eben so gestrickt, dass es darum geht, dieses zirkulierende Geld anzuhäufen. Der Marx sagt natürlich, es ist absurd, zirkulierendes Geld anzuhäufen. Ja? Keiner von uns legt sich die 10-Euro-Scheine unter das Kopfkissen. Sondern wenn man zu viel von denen hat, bringt man es auch auf die Bank und kriegt wenigstens 2% oder was dafür. Also gibt es sowas wie Inflation und. Ja. Aber in der Vorstellung ist es eben, ist nicht kapitalistisch gedacht, meines Erachtens. Ja. Das ist nicht kapitalistisch gedacht, sondern es ist die Vorstellung, es muss produziert werden, um zu konsumieren. Und, das Geld ist nur ein Mittel des Austauschs. Aber im Kapitalismus, wenn man dann abstrakten Reichtum anhäufen kann, in Gestalt von Geld, wird dieser Zweck der Produktion pervertiert. Ich spreche jetzt in der Vorstellungswelt dieser Ideen. Ist natürlich auf eine Funktion ist reduziert auf den des Zirkulationsmittels. Ja. Wo der Marx argumentiert und meines Erachtens auch begründet zeigen kann, dass das Geld immer notwendig mehr ist als Zirkulationsmittel. Sondern Geld immer im Zusammenhang von Geld und mehr Geld gedacht werden muss, weil das ja nur der Wertausdruck ist. Und Wert ist nur denkbar vor dem Hintergrund von Mehrwertproduktion. Das ist das Argument. Und das ist der Zweck auch der Wirtschaft. Das sagt der Marx von dem Ricardo, das hat der Ricardo glasklar und eiskalt erkannt. Weg mit der ganzen Moral. Ja? Der Zweck der bürgerlichen Gesellschaft, der Produktion ist, Mehrwert zu produzieren oder Profit zu akkumulieren. Ja? Das ist nicht menschenfreundlich und so hat ja auch niemand behauptet. Ja? Geht bei der Gesundheitspolitik auch nicht darum, dass die Leute gesünder werden, sondern dass die Lohnnebenkosten sinken und so. Ja? Das ist kapitalistische Gesellschaft, das ist ganz klar der Zweck. Und solche Theorien verkennen meines Erachtens überhaupt den Zweck von kapitalistischer Gesellschaft und setzen dem dann irgendwie so was Moralisches entgegen von Konsum, Produktion für den Konsum. Aber immer noch in Gestalt von Warenproduktion. Weil man könnte ja sagen, warum brauchen sie denn überhaupt noch Geld? Dann sollen sie doch das Geld abschaffen und sagen, ja, es geht darum, Produkte zu produzieren, die diese Gesellschaft braucht. Die müssen in den freien Beschluss, muss überlegt werden, was brauchen wir, wie könnten wir es produzieren und. Ja, wozu denn Geld? Das ist irgendwie der Pferdefuß an diesen Theorien, meines Erachtens. Wozu brauchen die noch Geld? Und wenn sie es noch brauchen, dann sind sie in den Fallen des Kapitalismus drin. Ja, wahrscheinlich, weil sie in ihrem tiefsten Innern denken, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und da sind sie sich dann wieder mit den Leninisten einig. Aber wo kommt denn dieses Denken her? Das hat mir in deinem Vortrag so ein Stück weit gefehlt, wenn wir davon ausgehen, dass diese Gesellschaft notwendig falsches Bewusstsein produziert. Mhm. Dann produziert die das natürlich in der Form des Warenfetischs, beispielsweise auf der ökonomischen Seite oder auch auf der, überhaupt wie die Menschen sich ausrichten und wie sie meiner Meinung nach auch in der Produktion als Träger der wahre Arbeitskraft, der Kapitalfunktion auftreten. Ja, ja. Aber auch diese falsche Vorstellung von der Überwindung des Kapitals muss ja irgendwie in diesem Zusammenhang entstehen. Das magst du ja noch was dazu sagen. Ja, wo kommt die falsche Vorstellung her? Ja, ich würde schon sagen, die ist schon zum großen Teil in dieser Zirkulationsvorstellung verhaftet, dass es da Äquivalententausch gibt. Dass das ein zentrales Moment ist, dass auf dieser Ebene diese Gesellschaft suggeriert, alles würde nach dem Prinzip des Äquivalententauschs funktionieren. Und wenn das so wäre, dann ist ja in der Tat die Frage, wo kommt das G-Strich her, also das Mehrgeld? Wo kommt das her? Das kann nur Zauberei sein. Und diese Form oder Betrug ja. Ne? Oder irgendwie die mythische Qualität des Goldes, weil Geld Gold ist, ja, oder irgendwie, was auch immer. Und der Marx diskutiert diese Form GG-Strich, also aus Geld wird mehr Geld, an ganz vielen verschiedenen Stellen nochmal vom Kapital erneut. Ja. Er sagt, am Anfang von dem Band 2, das Kapital bei der Zirkulation des Kapitals, diskutiert er dann diese verschiedenen Weisen der Zirkulation der Formen des Mehrwerts. Ja, und dann spaltet sich der Mehrwert, der Erwirtschaftete, auf in zwei verschiedene Teile. In den einen Teil, das konsumiert der Kapitalist, der muss ja auch irgendwie von was leben. Und der andere Teil, ja, also geht es ein in die einfache Zirkulation. Ja, er nimmt sich diesen Teil Mehrwert und kauft seine Konsumgüter, die er so braucht, für sein tägliches Leben. Der Charakter, dass das Mehrwert ist, verschwindet dadurch. Ja, es geht in die einfache Zirkulation. Und der andere Teil wird genommen, um was Neues zu investieren. Ja, auch da wird wieder was gekauft. Und dann gibt es solche Passagen, wo er schreibt, wenn jetzt erneut der Zyklus begonnen wird, fängt man wieder mit einer Summe Geld an. Aber dieses Geld, bei diesem Geld sieht man nicht mehr, wo das herkommt. Es ist wieder nur eine Summe Geld. Ja? Dass ihm aus Mehrwert entstanden ist, ist verschwunden. Für uns ist es noch, wir wissen es, weil wir den Gang der Darstellung kennen und wissen, wo dieser Mehrwert herkommt. Aber auf der Ebene der Oberfläche, wenn ein Kapitalist auftritt und was kauft für diese Summe Geld, ist es verschwunden. Ja? Ja. Permanent gibt es solche Stellen, wo er das immer wieder diskutiert und sagt, das ist unter anderem auch, deshalb ist dieser Geldfetisch auch ein entscheidender Fetischform, wo dieses Geld das Verschwinden macht. Ja? Man sieht dieser Summe nicht an, wo sie herkommt. Er sagt, selbst auf einer Ebene von einfacher Reproduktion, also es wird nichts erweitert, und dann ist alles, den ganzen Mehrwert frisst der Kapitalist auf. Ja? Das wussten ja die Römer schon. Und dennoch, nach ein paar Zyklen, ist sozusagen diese ganze Kapital, was vorgeschossen wird, alles erarbeitet aus unbezahlter Arbeit. Ja. Und man trägt seine Gesellschaftlichkeit verdünnlicht in der Hosentasche. Ja, und du siehst es diesem Geld nicht an, wie es entstanden ist, sondern es wird immer nur, wenn es auf dem Markt auftritt, wird gekauft von gleich zu gleich. Es gibt keinen Betrug. Nicht mal bei der wahren Arbeitskraft ist es Betrug. Sie wird zu ihrem Wert bezahlt. Ja. Also die einzige Ware, die ein Großteil dieser Menschen hat, die sie verkaufen müssen, ja, wo soll dieses mehr Geld herkommen? Wo soll dieser Mehrwert herkommen? Aber das ist doch genau der Grund, warum Proudhon, Xell und solchen Leuten diese Geldfeindschaft, also die ersetzen zwar Geld durch Geld, indem sie diese Zettel erfinden, aber das eigentlich abstrakte, fiese an dem Geld ist ja, dass aus Geld mehr Geld wird. Ja, dieses Unbegriffene, was zwischen G und G-Strich vor sich geht. Ja. Du kennst bestimmt den Aufsatz von Poston zu Nationalsozialismus und Antisemitismus, in dem ja versucht wird, aus genau diesem unbegriffenen, abstrakten, eine falsche Kapitalismuskritik abzuleiten und damit eben auch die Grundlage der nationalsozialistischen und antisemitischen Ideologie. Nur dass der Postone das ein Stück weit zu kurz finde, es schließt von diesem Waren- und Geldfetisch aus. Ich finde, wenn man das weiter durchstrickt, bis dahin in diese Teile Zins- und Unternehmergewinn, wird mir das plausibler, ja, weil dieser Fetisch da auch konkreter festgemacht wird. Also wenn der Marx da erklären kann, wie durch diese ganzen Verkehrungen es plötzlich so scheint, als ob die Arbeitenden und der arbeitende Kapitalist, nämlich der die Gegenstände produziert, nicht der Finanzkapitalist, warum die plötzlich auf einer Seite stehen und auf der konkreten und nur diejenigen, die Finanzkapitalist, lässt sich empirisch alles gar nicht trennen. Das wissen wir ja alle ganz genau, ja, dass VW mehr Geld mit seiner eigenen Bank verdient als mit der Produktion von Autos und. Empirisch lässt sich das nicht trennen, dass es da Finanzkapital und da was anderes gibt. Ja. Aber dass es auf dieser Erscheinungsebene durch all diese Verkehrungen hindurch plötzlich so erscheint, als ob die Arbeit Raffendes und Schaffendes, das taucht da richtig als Fetisch. Hat seinen Grund schon in dieser wahren Geldstruktur. Aber wenn man Antisemitismus diskutieren will, scheint mir das sinnvoller, das auf der Ebene des Fetisch zu machen. Ne? Weil das. Wie mache ich den Kurs da? Ja, der diskutiert es aber nicht an den Band 3 Formen, sondern nur an diesen. Wäre aber besser gewesen, wenn er das noch einmal darauf abgezogen hätte. Aber von daher würdest du zustimmen, dass auch die falsche Kritik am Kapital aus den Verkehrungsformen der Fetischismen. Und dass das Geld da auch eine bestimmte wichtige Rolle spielt, also als das, wo das ein gesellschaftliches Verhältnis in Gestalt eines Gegenstands, das man in der Tasche herumtragen kann. Erscheint und so weiter. Das, ja. Also zieht sich das auch durch die. Es gibt auch sowas wie den Lohnfetisch und so was. Ja. Aber dass Kapitalismus, und das ist ja wirklich irgendwie so ein Standardding in allen Debatten, dass ne, bei den Heuschrecken, das steht ja auch hier in dieser, ne, dass diese Heuschreckenkapital da, das ist ja dasselbe Motiv. Ne? Das sind irgendwie die guten Produktionen, wenn man an diese Fall mit Grohe denkt, der die Wasserhähne hergestellt hat. Wie wird da diskutiert? Grohe, deutsches Unternehmen, das war auch noch im Moment, ja, deutsches Unternehmen, produziert, hat schwarze Zahlen geschrieben, produziert nützliche Gegenstände und. Und die Heuschrecke kommt und macht es kaputt. Und dann wird die Heuschreckenkapital, irgend so ein Hedgefonds oder was das war, wird kritisiert. Nicht kritisiert wird der deutsche Eigentümer Groh, der das an der Hedgefonds verkauft hat. Das finde ich sehr eigenwillig. Das wird ja auch immer personalistisch geführt, diese Kritik. Ja, und dann die jungen Männer in den Anzügen und so, die von Produktion keine Ahnung haben und so, und wir gute deutsche Arbeitsmänner. Ja, aber dass man den Inhaber dieser Firma Groh da wenigstens mal auch auf die Seite vom Hedgefonds stellt und sagt, das ist ja genauso ein Kapitalistenschwein wie diese Hedgefonds-Deppen da. Ja, der hat es ja an die verkauft, hat er ja nicht machen müssen, war ja eine florierende Firma. So wird die Debatte der nicht. Der ist selbst zu doof, Unternehmen so am Weltmarkt zu orientieren, wie die Hedgefondsmanager das. Ja, das stimmt ja nicht. Die haben ja wirklich produktiv und schwarze Zahlen und es war ein florierendes Unternehmen. Ja. Aber in der Debatte wird nicht der Kapitalist zu dem Kapitalisten gesteckt und die Arbeiter von Groh, die jetzt auf der Strecke bleiben, weil das Ding zerschlagen wird und dicht gemacht, die werden nicht gegeneinander diskutiert, sondern es wird der Hedgefonds gegen die Firma Groh, einschließlich des Unternehmers Groh. Ja, der Unternehmer, der produziert und führt seine Firma, das darf er ja, und der Hedgefonds, denen geht es nur ums Geld. Ja. So. Also da merkt man, wie diese Verkehrungen. Ja, und auch bei diesen Schwundgeld, Freigeld-Geschichten, finde ich, ist immer ganz klar, was ist Kapital, immer nur das, was mit dem Geld zu tun hat. Kapitalistische Produktion gibt es in dieser Vorstellung gar nicht. Produktion ist da per se nicht kapitalistisch. Und dem Marx ging es halt darum, zu zeigen, dass die Form der Produktion eben kapitalistisch ist. Es ist nicht nur dass die Tatsache, dass es da auch um Geld geht. Wobei das doch zum Teil auch aus der Produktion raus argumentiert wird. Also eben bei solchen Zetteltauschgeschichten, da werden 3 Stunden bezahlt. Mhm. Und dadurch wird diese riesengroße Ungerechtigkeit im Kapitalismus umgangen, dass es nämlich unbezahlte Arbeit gibt. Mhm. Dieses Missverständnis, was ja dann argumentativ aus der Produktion genommen ist, aber nicht weniger falsch. Mhm. Ja, aber die Art und Weise der Produktion selber, die wird nicht thematisiert. Und das ist, ich denke, dass das ein Anliegen von dem Marx ist, zu zeigen, dass die Form der Produktion selbst, und das heißt auch dann die Form der Produktionsmittel, nach diesem Zweck konstruiert sind. Also das gibt es irgendwo auch so eine Stelle in diesem Kapitel Große Industrie und Maschinerie und Große Industrie, wo er auch argumentiert, wenn man diese Gesellschaftsordnung aufheben würde, dann kann das nicht einfach so sein, dass man sich die Produktionsmittel aneignet und mit denen genauso weiter produziert wie bisher. Weil in diese Produktionsmittel selbst, in die Industrie selbst ist dieser Zweck eingelassen. Sie ist nach diesem Zweck konstruiert und nicht nach dem Zweck, möglichst sinnvolle Produkte so zu produzieren, dass es vielleicht für den Menschen und die Natur und den Menschen als Teil dieser Natur schonend und so weiter ist. Das ist ja überhaupt nicht irgendwie. So sind diese Maschinen und Betriebe und alles nicht konstruiert, sondern nach dem Zweck des Kapitals. Das hieße ja auch, man kann sich das nicht einfach aneignen und sagen, lass mal die gerade so weiterlaufen. Auch das wäre dann ein Problem. Das finde ich jetzt eine ganz wichtige Stelle, vor allem hinsichtlich dessen, dass der Formbegriff selber auch in den linken Debatten meistens völlig irgendwann rausfällt. Ja. Dann wird die Arbeit Marx diskutiert die Wertform, die Warenform, die Geldform, die Lohnform, Arbeitsform und so weiter. Es ist eine Kritik der Form und sind die Kritik der Formbestimmungen. Die Formen bestimmen sozusagen den Inhalt in dem Sinne. Und es ist das Fortschreiten der Formen sind Formtätigkeiten. Und der Formbegriff selber, der ist meistens überhaupt nicht eine zentrale Stelle auch im linken Bewusstsein. Mhm. Produktionsmittel werden als neutral betrachtet. Was weiß ich, die Lohnarbeit soll abgeschafft werden. Die einzelnen Tätigkeiten, die Handlungen der Menschen, die Praxen der Menschen werden als irgendwie neutral betrachtet. Das ist dann von außen, kommt da irgendwelche Formen dazu. Aber es ist nicht die Form selber, nicht die Formtätigkeit selber dieser Praxen, die kritisiert und diskutiert wird. Und deswegen finde ich das ein ganz wichtiger Punkt, den du da am Schluss jetzt noch angeschnitten hast. Also der Formbegriff, der müsste auch nochmal ganz viel genauer auch bei Marx nochmal selber begriffen werden in der Aneignung der Marx'schen Theorie. Also wenn man sich die Interpretation der Krisisgruppe anguckt, dann ist ja die Intention der Krisisgruppe zu sagen, die Arbeit muss abgeschafft werden. Ja? Das ist nicht die Lohnarbeit, die abgeschafft wird, was sie sich vorstellen, sondern die Arbeit überhaupt. Ja? Halte ich für eine ziemlich absurde Vorstellung. Damit schafft man Gesellschaftlichkeit ab. Ja, ich habe auch gar kein Problem mit Arbeit, wenn es nicht gerade Lohnarbeit ist. Aber das ist eine andere Frage. Aber, Subjektiv selbstbestimmt oder nicht? Ja, sowas. Ja. Und das geht aber nicht irgendwie individuell, sondern nur unter gesellschaftlichen Bedingungen und so. Und was da dann rauskommt, ist irgendwie so ein komischer Maschinenfetisch halt, dass man glaubt, das können dann die Maschinen ersetzen oder was. Ja. Und wenn man die Sprache erschaffen würde. Ja, aber das ist eben so gedacht, dass das Gesellschaft irgendwie, und Arbeit ist immer Lohnarbeit, also wenn man sie abschafft, wenn man den Kapitalismus abschafft, muss man die Lohnarbeit und damit Arbeit überhaupt abschaffen. Dann tritt anstelle halt eine Beschäftigung oder eine Tätigkeit. Okay, wenn es so gemeint ist. Aber ich glaube, so ist es auch gemeint. Das gibt es also nicht nur bei der Krise, sondern auch in... Naja gut, die beschwören ja auch schon die unbemannten Fabriken und dieses, ja, also diese Blüten, die es ja gar nicht gibt. Das ist ja nicht nur bei der Krise so, sondern in anderen Diskussionen nicht zusammen. Das drückt sich aber alles immer um dieses Problem der Produktion. Da wird immer so da gibt es dann noch Beschäftigungen, morgens fischen und mittags ein Buch lesen. Es geht darum, dass man diese Gesellschaft produzieren muss. Man muss die Müllabfuhr organisieren, man muss die Krankenhäuser organisieren und man muss vielleicht auch noch Fortbewegungsmittel produzieren, ob die Autos sind oder was dann auch immer. Das muss alles irgendwie hergestellt werden. Und um dieses Problem drücken sich gewisse elegante Theoretiker einfach drum herum, indem sie sagen, ach, man schafft irgendwie die Arbeit ab und dann gibt es nur noch Beschäftigung und ich sitze auf dem Sofa und lese ein Buch und so. Ja? Diese Gesellschaft muss ja organisiert werden. Diese Bedürfnis, den bedürftigen Menschen, den muss man tatsächlich ernst nehmen und den Mittelpunkt nehmen und den bedürftigen Menschen durch den Bedarf nach Konsumtion und nicht nach und nicht nach Arbeit. Und von daher denke ich, ist diese Debatte um die Abschaffung der Arbeit jetzt, natürlich hat die obskure Auswüchse, das will ich überhaupt nicht bestreiten, aber die Debatte um die Abschaffung der Arbeit geht doch im Wesentlichen darum, auch diese Sphärenhaftigkeit der bürgerlichen Gesellschaft zu trennen, den Menschen zu spalten in den, der arbeitet und in den, der konsumiert und in den, der künstlerisch tätig ist und der als Glücksversprechung über alles sich selbst als Individuum verwirklichen soll, bloß in keiner dieser Sphären, weil die sind irgendwie alle, das weiß jeder, mühsam und mit Schweiß verbunden. Und da drin eine Idee zu entwickeln, dass man diese Sphärenhaftigkeit aufhebt, bedeutet natürlich eine Abschaffung, dass man kann behaupten, das ist eine Abschaffung von Arbeit, so wie es dann auch eine Abschaffung von beispielsweise Kunst und Freizeit ist, weil die Menschen ihrer Selbstverwirklichung nachgehen. Da ist der Marx ein bisschen nüchterner und sagt irgendwie erstmal, also diese es wird irgendwie auch immer so was wie das Reich der Notwendigkeit geben und irgendwie die Müllabfuhr zum irgendwie künstlerischen Spiel zu gestalten, wird auch der befreiten Gesellschaft schwerfallen. Ja. Es wird einfach, aber ich finde das auch gar nicht so problematisch. Es wird immer so einen Bereich geben, bestimmte Sachen müssen halt hergestellt werden, die sind auch mit irgendwie Dreck und sowas und Gestank verbunden. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen organisiert man diese Notwendigkeit? Wieso macht es einen Arbeit? Es wird nicht alles irgendwie frei sein. Es gibt gewisse Notwendigkeiten, aber die Frage ist, kann man mit diesen freier oder nicht so frei umgehen? Das ist ja die Frage. Die Notwendigkeit, sich ernähren zu müssen, stellt sich der befreiten Gesellschaft auch. Aber wie geht man mit dieser Notwendigkeit um? So, dass jeden Tag irgendwie 30.000 Leute verhungern, während wir hier uns überfressen, oder so, dass man es irgendwie organisiert, das ist dann die Frage. Ne? Und aber so, alles im Spiel aufzulösen, das war so eine Vorstellung von Fourier, ne? Dass Arbeit ist dann gar nicht mehr Arbeit und so. Da ist der Marx auch ambivalent. Der sagt auch, diese strenge Trennung, die bürgerliche Gesellschaft macht, Arbeit und Freizeit, wie in der Gewerkschaftszeitung, ne? Welt der Arbeit, Welt der Freizeit, ist selbst ein Kind der bürgerlichen Gesellschaft, klar. Ja. Aber die Aufhebung dieser Verhältnisse wird höchstwahrscheinlich unangenehmerweise nicht dazu führen, dass alles nur noch zum angenehmen Spiel wird, das nicht. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um, ohne wieder Herrschaftsverhältnisse zu produzieren? Sagt man dann irgendwie Gleichheit, jeder muss einmal im Monat auch zur Müllabfuhr, also ist jetzt irgendwie immer das doofe Beispiel, ja, aber macht man das, ne? Wir bestimmen das einfach, jeder muss das immer mal machen, und wie geht man damit um? Ist natürlich auch eine bürgerliche Vorstellung, dass Arbeit sofort mit Mühsal assoziiert wird. Ja, klar. Und Marx hat es ja auch an der einen Stelle diskutiert in den Grundrissen, dass eben dem Arbeitsbegriff selber anhaftet, auf der einen Seite völlig nur die Last Mühsal, und dann sagt er, das ist eigentlich der Arbeitsbegriff, den Adam Smith ausgesprochen hat, das ist einfach der bürgerliche Arbeitsbegriff. Ja, auf der anderen Seite kommt der utopistische Arbeitsbegriff rein von Fourier, der dann die Travail attraktiv und die Travail repulsiv unterscheidet und dann meint, die Travail repulsiv, also die abstoßende Arbeit, das was auch mühselig ist, abspalten zu können und alles in das freie Spiel der Travail attraktiv auflösen zu können, ist natürlich auch keine dialektische Aufhebung in dem Sinne. Auf die würde ich verzichten, wenn das möglich wäre, unangenehme Arbeit völlig abzuschaffen, dann wäre auf Dialektik verzichten. Und wenn man aber das diskutiert über den Formbegriff und über die Organisierung, das hat ganz viel mit Form zu tun, dann kann man auch diese Assoziationen, die sich sofort an dem Arbeitsbegriff anhaften, ein Stück weit auflösen, weil es könnte doch auch durchaus, was weiß ich, wenn ich nur noch für die Gesellschaft oder für meine Gesellschaftlichkeit als gesellschaftliches Individuum nur noch vielleicht 5 Stunden notwendige Arbeit reinstecken muss in der Woche, dann kann ich doch das zum Abenteuer machen, indem ich denke, oder was weiß ich, es kann doch auch ein Abenteuer sein, den vermüllten Meeresboden irgendwie mit kleinen U-Booten zu entmüllen. So. Das kann doch auch total spannend sein, das kann eine Herausforderung sein, das kann Abenteuer sein. Also in dem Sinne... Dennoch ist es total anstrengend und mühselig, so wie Sport machen auch anstrengend und mühselig zum Teil ist, merkt man und trotzdem Spaß machen kann. Also insofern lässt sich das doch gar nicht mehr exakt trennen in den Bereich der Mühsal oder in den Bereich des Müßiggangs, des freien, flottierenden Spiels oder so. Ich würde mich nur dagegen... Und wenn der Kommunismus ein Programm der Abschaffungen ist, dann können wir doch da drin konsequent sein, dann schaffen wir eben diesen ganzen Mist ab, der hier herrscht. Und wie das dann aussehen wird, also diese Formbestimmtheit, die werden wir uns eh nicht ausdenken können. Genau. Deshalb habe ich eine Sympathie für Leute, die beispielsweise fordern, schaffen wir die Arbeit ab. Ich könnte auch sagen, schaffen wir den Tod ab, schaffen wir die Liebe ab. Diesen ganzen Kram, der eben konnotiert ist mit all dem bürgerlichen Schwachsinn, Wenn wir den abschaffen wollen, drücken wir doch damit nur aus, dass uns die Form, in der uns das hier geboten wird, zutiefst verachten. Wenn das so gemeint ist, okay. Und nicht haben wollen. Und jetzt überlege ich mir doch nicht jetzt, also das halte ich wieder für, Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, aber das ist doch bürgerliche Analfixiertheit, wenn ich mir jetzt überlege, wie im Kommunismus die Müllabfuhr. Habe ich noch nicht gemacht. Das tut doch weh. Das kann doch nicht eine positive. Es soll keine positive Vorstellung geben von dem. Nein, aber man muss sich auch ein bisschen davor hüten, sozusagen. Also die Freiheit, sich irgendwie nur als lustig und angenehm. Also was mir irgendwie wichtig wäre, dass man sich die Dimension des Problems klar macht. Ja, dass man lösen muss unter Bedingungen, wo man nicht einfach einen Bestimmer hat, der sagt, das wird jetzt einfach so gemacht, sonst fliegt er hier raus, sondern was man demokratisch oder irgendwie, was man frei gemeinsam lösen muss. Ja. Denkt an eure WG-Probleme, die ihr habt und sowas, ja. Und das auf gesamtgesellschaftlichem Maßstab, allerdings vor dem Hintergrund. Vor dem Hintergrund eine andere Gesellschaftsordnung. Ich würde sofort zum Antikommunisten werden. Aber vor dem Hintergrund einer anderen Gesellschaftsordnung, das muss man ja auch dazu sagen, weil die WG-Probleme sind ja auch Ausdruck dieser Gesellschaft. Genau, mit euch in die WG. Eine Gesellschaft, in der Konkurrenz, Arbeit, Liebe und dieser ganze Mist eben nicht und der ganze bürgerliche und seelische und psychische Schwachsinn, den er aus der Familie mitbringt, das bringt er alles in die WG und da tragt er es dann vermeintlich am Müll runterbringen aus. So. Das findet dann ja alles gesellschaftlich statt, aber unter anderen Vorzeichen. Nämlich erstmal. Aber also ich finde, man muss sich das Problem, die Dimension des Problems klar machen. Und deshalb fällt mir das immer so ein bisschen schwer, das alles so wegzudrücken und irgendwie, ja, das ist ja, das wird dann schon irgendwie auch ein Spaß und ein Abenteuer, das wird viel Arbeit und das wird Auseinandersetzung mit unangenehmen Seiten, die wir alle gar nicht kennen, weil wir kaufen ja unsere Jäckchen bei Hennes und Mauritz und wissen gar nicht, wie das ist, wenn man das Zeug herstellen muss. Darum müssen wir uns aber dann... Darum müssen wir uns aber kümmern. Ja? Wie ist denn das? Wie kommt es denn dazu, dass man so ein Ding hier herstellt? Ja? Ich denke, man kann auch diese Kategorien Weich der Notwendigkeit und Weich der Freiheit nicht so scharf gegeneinander abgrenzen. Also zum Beispiel so Problematiken wie Unterricht oder Unterrichtstätigkeiten werden ja ganz klar dem Weich der Notwendigkeit zugeordnet. Wie jetzt allerdings das Lernen da drin, ob das auch dem Weich der Notwendigkeit oder dem Weich der Freiheit, weil das ist ja Persönlichkeitsentwicklung, würde man ja eher in den Bereich des Reichs der Freiheit stecken, genauso wie auch das Lehren von gleich zu gleich irgendwie ja auch als Persönlichkeitsentwicklung des Lehrenden gesehen werden kann, oder das Erlernen eines Instruments und dann das Spielen von dem Instrument und dadurch auch die Anwendungsform dieses Instruments erweitern. Das lässt sich ja alles nicht so scharf abtrennen. Ich denke, deswegen benutzt Marx da auch so merkwürdige Formulierung, die im Reich der Freiheit, im Reich der Notwendigkeit, dass das eben auch kein prozentualer Anteil ist, den man scharf gegeneinander abgrenzen kann, sondern dass es da, denke ich, in diesem Bild auch um eine Verlagerung geht, dass es eben nicht der Zweck der Gesellschaft auf dem Reich der Notwendigkeit liegt, sondern eben auf dem Reich der Freiheit, dass es das auszudehnen und zu maximieren gilt gegenüber. Und da ist es dann, wie Martin das schon gesagt hat, mit Abschaffung der Arbeit als diese Form von Arbeit kann man das, also ist das durchaus dann sympathisch, eigentlich wie die würde ich auch teilen. Aber gerade mit dem Krisisbeispiel würde ich das nicht so interpretieren, nee, dass es denen um die Abschaffung dieser Form von Lohnarbeit geht. Die vertreten doch immer die These, die Produktivität ist so groß und so, dass man immer weniger Arbeit braucht und letztendlich erledigt sich das mit der Lohnarbeit qua Produktivität. Also ich halte das für durch und durch technikfetischistisch, was sie da vertreten. Ja, also in der Weise, wie du Technik das... Ja, nein, in der Weise kann ich das ja auch teilen. Ja? Die Form von Arbeit, ja, weg damit. Aber so, mir kommt das nicht so vor. Also es ist zumindest sehr ambivalent. Warte, ja. Sondern es ist eher so eine Vorstellung, die aus so einer Marcuse-Ecke kommt, ja, so ein Raumschiff Enterprise, da ist ein Loch, da greife ich alles raus, was produziert wird, ja, und da ist das andere Loch und schmeiße ich den Abfall wieder rein, Replikate. Solche Vorstellungen gibt es bei dem Marcuse auch, ja, also in der Produktion, das machen die Maschinen irgendwie schon dann und so, weil Arbeit und Produzieren per se was Unfreies ist. Ja, und die Freiheit besteht darin, das zu konsumieren und das zu verteilen, und das sind die eigentlichen Probleme. Und dagegen will ich ein bisschen anreden. Das Problem ist auch, wie man frei produziert und nicht nur, wie man das Produzierte verteilt. Das Raumschiff Enterprise ist nicht irgendwie eine sinnvolle gesellschaftliche Utopie. Das fand ich jetzt ein schönes Schlusswort, weil die Nadja auch in 20 Minuten gehen möchte, auf den Zug kriegen möchte. Daher bedanke ich mich ganz herzlich im Namen aller hier Anwesenden bei der Nadja für den tollen Vortrag und die tolle Diskussion. Ich bedanke mich auch bei allen hier für die tolle Diskussion. Ich bedanke mich für die Kritik. Ihr habt den Finger in die richtige Wunde gelegt. Das ist auch notwendig. Ja, ich hoffe, dass du öfters mal gerne zu uns gerne stoßen. Ja, würde ich schön finden.